Mir geht die Uhr zu langsam. Mir geht die Uhr zu langsam. Ich glaub, die Zeit bleibt stehen. Es dauert viel zu lange, bis wir uns wiedersehen. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Eile, eile, eilen, Karneval verweilen. Jeder denkt, er kommt zu spät.